Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Marlos Drama von Ulrich Land. Regie Jörg Schlüter. London, 1593. So wart er hier. Wird nicht lange dauern. Keinesfalls also ausspannen. Und sieh dazu, dass die Pferde leise sind. Keinen Mucks. Und gibt's was Neues? Psst! Sei doch mal still. Man versteht ja nichts. Wird schon nichts Besonderes sein. Business Talk. Weltbewegende Sujets. Dreifach versiegelte Geheimnisse. Haha. Im Namen unserer Virgin Queen Elizabeth I. In drei Teufelsnamen. Ruhe, habe ich gesagt. Da habt ihr die Rechnung ohne den Wirt gemacht, Fraser. Frau Wirtin? Hier will einer seine Zeche nicht bezahlen. Frau Wirtin? Hier will einer seine Zeche nicht begleichen. Sagt ihm, er soll einen Augenblick noch mal Gedanken drauf verwenden, der lumpige Schuft, ob das sein heiliger Ernst ist. Ist gut. Sagt ihm, ich komm gleich. Ja, ja. Mit Vergnügen und mit Schmiss, Fraser, mach ich euch einen Strich durch die Rechnung. Euch und diesem vermaledeiten Kronrat samt Geheimdienst. Und an vorderster Stelle, das könnt ihr ihm getrost bestellen, an vorderster Stelle diesem Dreikäsehoch namens Walsingham. Rühmt sich, mein persönlicher Freund zu sein. Mir wird speiübel. Ausgekochter Stasi-Mafiosi, der. So nicht. Das lasse ich nicht sitzen auf meinem Master. Schon gar nicht, wenn so ein windiger Vogel in die Welt trompetet wie ihr. Da! Morgen vom Court of Star Chamber bei meiner Verhandlung. Ich lasse euch alle auffliegen. Ja. Über jeden einzelnen von euch, bis in die höchsten Chargen, habe ich durchaus unangenehme Details auszupacken. Ja. Scheiße. Wieso rekordiert Bruno? Erst zu vier Kerlen, den ganzen Tag hier rumhocken, förstlich speisen und pokulieren und dann nicht zahlen wollen. Ich werde euch den Geldbeutel... Tja, darf doch nicht wahr sein. Ist ja... Kann nicht mehr zahlen. Hä? Weder zahlen noch prellen. Toter Mann kann sich nicht in die Tasche prellen. Tot? Tot? Chris, du wirst doch nicht einen Unger... Prime time is nice time. Christopher! Chris! So, helft mir doch! Haltet nicht Maul auf den Pfeilen, ihr Schlappsäcke, helft! Ihr stürzt uns ab wie ein schlaffes Programm. Da tut sich nichts mehr. Mausetot. Blut mit Bier. Schäumt schön! Brech doch mein Blut hervor statt Tränen! Läuft das Blut ja nur so raus. Das gute Bett, der gehört raus da, runter da, soll in Gottes Namen auf dem Boden bluten, aber doch nicht ins Bett, will sich doch niemals wieder einer reinlegen. Wisst ihr nicht, wem ihr da in diesem speckigen Bett die letzte Ruhestätte stellt? Christopher Marlowe. Und wenn's Margaret Thatcher höchst persönlich wär. Marlowe? Dieser Dichter? Das ist nicht euer Ernst. Hey, ihr Leute. Ihr guten Leute, hey. Der Deibel ist auf und davon. Stirb, Leben. Flieh, Seele. Zunge, fluche und stirb. muss man neidlos anerkennen. Dichten konnte er. Hey! Göttlich. Einfach göttlich. Hey. An vorderster Stelle, in der Gunst der Königin selbst. Hey. Und des gemeinen Volkes gleichermaßen. Und ihr? Beflennt die geweihte Blutlache auf dieser Pritsche. Ja, Satan! Wollt ihr denn gar nicht wissen, wo er hin ist? Der Halunke, der hier so flink die Klinge geführt hat! Porca miseria. Ich brauch nur was zu trinken, dann fällt's mir gewisslich wieder ein. Frau Wirtin, jetzt gebt dem guten Mann, wonach er verlangt. Und wer bezahlt mir das? Gebt uns ein halbes Dutzend Kannen Bier und lasst euch aufhängen. Güldner Saft für den Rufer in der Wüste. Obacht, Leute! Das sind wir nicht auch noch die ganze Stiege voll schlappert. Hier, ja. Hier, Kerl. Auf Ex. Und jetzt sing. Sing, wie Gott dich in seiner grenzenlosen Güte zu singen gelehrt hat. Mit frisch geölter Stimme geht's gleich viel besser. Hier, der da, hat den Dolch noch in der Hand gehabt. Seh noch, wie er ihn abwischt. Am Saum von seinem Wams, wie er ihn zurück in den Gürtel schiebt. Und dann ist er hier raus, da, rausgewitscht. Aus dem Staube, aus der Stube, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und wohin dann? Na, weg, draus, zum Fenster, raus, geflattert. Und seine Spießgesellen gleich mit ihm. Raus in die finstere Nacht, Sommernachtstraum, regentriefend. Und dafür mein gutes Bier. Für nichts als diesen schwachsinnigen Wetterbericht. Hinterher! Haltet den Kerl! Wir kriegen nicht den Ordnung. Kriegen wir! Fackeln! Wir brauchen Fackeln! Oder Laternen, gebt uns Laternen. Ihr habt die Laternen. Ja, Leute, ihr guten Leute, da, Witwe Bull, ihr müsst doch Fackeln haben. Da, seht, oh Nomine, Domine. Was hat er schon wieder zu vermelden? Er ist von hinnen. Wissen wir, Torfkopf, wissen wir, Halsmaul jetzt. Noch ein Bier ist nicht drin. Er hat sich da durchgetan. Nimm dein Bett und wandle. War doch keiner hier, außer dem Leonor Bull und meiner Wenigkeit. Ah! Unser Servant hat recht. Der Gehörnte muss ihn bei der Hand genommen und von seinem zerwühlten Sterbebett gezerrt haben. Das Bett ist leer. Nur der Fleck noch. Riesiger, blutiger Bierfleck. Christopher! Nicht mal seine Leiche ist uns geblieben. Keiner, niemand und nicht einer verlässt den Saal. Ist ja sowieso nur noch die Hälfte da, bis ihr euch endlich mal herbequemt. Zu welchem Berufe habt ihr mich rufen lassen? Zu nachtschlafend nächtlicher Stunde. Happy Crime Time. Eine grauselige Mordtat. Ihn hab ich nicht gefragt, nicht eine einzige Frage gefragt. Solltet ihr aber, Constable. Wisst ja gar nicht, welche Chance ihr euch benehmt. Zum Henker schweigt er stille. Und keine Leiche ist nicht da. Kaum erstochen, schon zum Himmel aufgefahren. Leibhaftig. Und sitze zu Rechten des Vaters in nomine patria, viele hier und so weiter. Wem wird schon die heilige Ehre zuteil, mit Leib und Seele, mit Haut und Haar aufzufahren? Highway to heaven, egal ob's regnet. Leise jetzt, ihr schwadroniert euch am Kopf und Kragen. So schweigt nun, denn gesprochenes Wort gefährdet den Zauber. Wer weiß, ob's in Wahrheit nicht der Wahrheitsfindung dient. Lasst euch nicht beirren, guter, bester Mann. Sprecht nur weiter, weiter so. Ein Heiliger, der Blutjunge, bluttoter Mann, In nomine Domini. Da muss der Deibel persönlich die Finger im Spiel gehabt haben. Mutter Gottes, höre mein Gebet, Vater unser, der du... Constable, hör doch mal weg. Jesuit in Reims, glaube ich, bis sie ihn rausgeschmissen haben, exkommuniziert, weil er mit Luthers Aufhebung des Zölibats geliebäugelt hat. Wahrscheinlich hat ihn Marlow da rausgeholt, behauptet der Alte jedenfalls immer, wenn er zu tief und zu lange in sein Bier geschielt hat. Christopher Marlow soll ja im Auftrag seiner Majestät die Jesuiten dort ausspioniert haben. Keine Ahnung. Jedenfalls ist der alte Ordensmann jetzt in unserem schönen protestantischen England. Und hier in Deptford, wie ihr nur zu gut wisst, strandet ja einiges an abgehalfterten Kummergestalten vom Kontinent. Ihr dürft ihm seine versoffenen Redensarten nicht übel nehmen. Was ich darf und was ich nicht darf, ist allein meine alleinige Sache. Und Sache unserer Elisabetha Regina, versteht sich. My Virgin, Virgin Queen. Aber eigentlich, ich meine, recht eigentlich war ich doch in anderer Sache hier. Es geht um keinen geringeren als Christopher Marlow, weil der nämlich auf diesem Bett... Wo ist der Mann, Mann? Führe ihn herbei. Eben. Weil der nämlich auf diesem Bett... Eben. Bier und Blutbad. Man muss sich vorstellen, in meinem Gasthaus, auf diesem Bett... hat Marlow seinen letzten Odem... Blutjung an Jahren und bildschön. Dramen in Verse gegossen von ewiger Schönheit und Wahrheit. Up, up and away. Drauf ins Reich Gottes, sag ich doch. Und sitze zur Rechten. Meinetwegen, aber wo ist die bleiche Leiche? Eben. Wenn wir das wüssten. Womit denn der Kasus glücklich abgeschlossen wäre? Ohne Leiche... keine Mordtat. Ein paar Augenblicke noch und wir sind am Ziel. Sollte euch die Reise über Gebühr Beschwernisse bereitet haben, so soll's nicht zu eurem Schaden gewesen sein. Ihr Anblick, wenn ihr erst vor ihr steht, wird euch entschädigen. Das versichere ich euch. Von Angesicht zu Angesicht. Ihr dürft euch glücklich schätzen. Überglücklich. Ich, wenn es an mir wäre, würde sofort mit euch tauschen. Wenn ihr sogleich also vor sie tretet, vor eure hinkünftige Gönnerin und Gebieterin, so verhaltet euch, verzeiht die freilich überflüssige Belehrung, aber ich halte gewisse Vorkehrungen für geboten, zumal nach diesen strapaziösen Turbulenzen, die ihr habt über euch ergehen lassen müssen, verhaltet euch mithin, wie sich's unter Leuten von Stand geziemt. So fügt euch denn in euer Glück. Wir haben noch immer nicht angestoßen auf unseren von uns gegangenen Mitbruder. Sex and Crime and Rock'n'Roll! Nicht zu fassen, Peel. Er ist noch nicht mal unter der Erde, Mann. Ah, Thomas. Wie sieht's eigentlich aus? Ich hab lang nichts mehr aus deiner Versschmiede zum Unterzeichnen vorgelegt bekommen. Frisch von der Esse eines Thomas Kidd. Ich danke eurer Hoheit untertänigst für die angelegentliche Erinnerung. Indes werdet ihr vielleicht verstehen, um des hohen Himmels willen, dass mir in diesen Tagen andere Dinge durch den Schädel turbeln, als dass ich mir derzeit neue Stücke rausschinden könnt. Solltet ihr Plackscheißer-Automaten suchen, so seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Na, nun mal nicht so empfindlich. Du liegst jedenfalls meilenweit hinter deinem Soll zurück. Weiß nicht, wie lange wir das noch dulden können. The show must go on. Ich flehe dich an. Dein Name, der Name William Shakespeare, ist der einzige, der das Gewicht hat, vor der Krone gehört zu finden. Direkt, ohne Umweg, über die endlose Leiter der vorgeschalteten Hofschranzen. Tja, und was bitte sollt ich da bewirken? Hm? Verdammt nochmal, dass man seine Leiche sucht! Und was bitte willst du mit dieser Leiche? Im Sommer? Was glaubst du, wie rasant da die Fäulnis voranschreitet? Du würdest ihn ja nicht mal wiedererkennen. Ist das zu viel verlangt, dass ein Christopher Marlow begraben wird nach Art rechtschaffener Sterblicher? Oh, hat der Unglückliche ohne dies nichts mehr von. Mögen seine sterblichen Überreste den Schmeißfliegen zur Kinderstube gereichen. Wenn wir ihm die letzte Ehre in seinem Sinne erweisen wollen, müssen wir eine krasse Party ausrichten. Dröhnendes Spektakel, eine Orgie, bei der Dionysos die Augen übergelaufen wären. Mit hipper Mucke und Ecstasy ohne Ende. Mit Fasanenkeulen, fett wie Konkubinenschenkel. Mit Weibsen, üppig wie Paradiesäpfel. Mit Strömen von Bier, so hell wie Jungmädchensäfte. Das wäre in Marlows Sinne gehandelt. Ein einziges Fest, ein Riesentheater! Theater, ja, das wäre ein Gedanke wert. Hey, eine Neuinszenierung, sagen wir, seines Dr. Faustus meinethalben. Er wird das Publikum in Scharen herbeiströmen, die Kassen herzerfrischend klingeln, wenn wir vorher nur laut genug in alle Welt posaunen, dass Fausts Schöpfer im Himmel angekommen ist. Ja, oder in der Hölle, sei einerlei. Klar, das Klingen der Münzen, der einzige Gedanke, zu dem du fähig bist. Der Wind, der die ganze Welt vorwärts bläst. Will, was ist los mit dir? Hapert's mit der Liquidität? Brauchst Penunzen, wie? Und das, wo du doch Jahr für Jahr deine allemal 200 Pfund mit deinem Theater und unseren Stücken abzockst? Moment, Moment! War ausgemachte Sache, dass wir uns, was Geschäfte angeht, nicht gegenseitig über die Schulter gucken, schon gar nicht in die Suppe spucken. Wenn unser Show-Investment Früchte tragen soll, müssen wir alle die Hausaufgaben erledigen und ein ums andere Stück nachlegen. Nichts ist so gierig wie der Schlund des Publikums. Ohne immer wieder mit aufsehenerregenden Neuproduktionen die Bretter zu verzaubern, hat unser Globe Theater auf Dauer keine Chance. Wer diesen Punkt erstiegen hat, der stürzt. Und da ich doch nicht höher steigen kann, warum beklagen, dass es abwärts geht? Naja, Anno, hört euch den an. Will den aufstrebenden Ast, auf dem wir uns so fürstlich eingerichtet haben, hausschnau absägen. Kids, vielleicht denkst du nur für 5 Pence mal selber und bedienst dich immer bloß bei Marlows Versvorräten. Secondhand-Gewäsch von dir, das macht einen ja rasend. Dass jedenfalls immer du es bist, Will, der den Löwenanteil einstreicht. Das war keineswegs verabredet. Pro Aufführung garantiert 3-4 Pfund. Gib's zu! Muss ein altes Weib wie unser einer lang für stricken? Na, ich halt schließlich meine Rübe hin! Hebt für all eure Machwerke meinen guten Namen her, wie mittelmäßig auch immer ihr sein mögt! Vorsicht, Vorsicht! Alter Junge, fürs Mittelmäßige bist immer noch du zuständig! Mach nicht, dass ich dir diesen schminketriefenden Wattepfropf ins Schandmaul stopfe. Wir sind, verflucht nochmal, ein Team, Think Tank, im Kollektiv. Wie oft muss ich euch noch daran erinnern? Ich sag euch, das Beste ist, wir schweigen. Ah, business as usual. Marlows Tod? Totschweigen? Ehrt euch, dass ihr eingewilligt habt, ohne sie je gesehen zu haben. Was man von einem risikobereiten Agenten nun allerdings auch erwarten darf. Also, ich darf euch in gebotener Kürze unterrichten. Name: Lady Jane Blankfield. Geboren 1560 als Tochter des Duke of Boswell, Schottland. Aber keine Sorge, sie ist im Begriff, ihrem Katholizismus abzuschwören. Und ohne dies... Im Begriff? Ihr habt mir doch versichert. Fraser. Ohne dies gilt Lady Blankfields eigentliche Obsession weniger der Konfession als vielmehr der schönen Literatur. Eine ausgewiesene Freundin überbordender Fantasie, was durchaus in eurem Sinne sein dürfte. Sehe ich das richtig? Ach, und noch dies. Tragisch verwitwet seit 1,5 Jahren. Durch welchen unglückseligen Umstand ihr dies Lustschlösschen zufiel. Ihr seid also in besten Händen. Marlows Ende selbst zu verschweigen wird nicht möglich sein. Die Hintergründe wohl. Schon dass einer aus unserem Kreis der Poeten von Ehr und Namen sich zu später Nacht im Zwielicht irgendwelche Absteigen rumtreibt, sich im Suff verstrickt, in lauten Streit die Zeche nicht zu zahlen gedenkt und schließlich Opfer einer Mordtat wird. Das allein reicht, uns alle in Misskredit zu bringen. Nicht nur was mich betrifft, ich treibe mich herum bei Nacht und töte kranke Menschen, die auf den Straßen liegen. Manchmal auch gehe ich um und vergifte Brunnen. Mit meinem Geld könnte ich die ganze Stadt mir kaufen. Hm? Marlows Kneipenkrawall wird uns alle in Verruf bringen. Nicht nur bei der Krone, auch beim gemeinen Volk. Wenn aber ans Tageslicht sickert, dass unserer Größten einer in Wahrheit sich in Händel politischer Natur verkeilt, darüber wird unsere ganze Traumfabrik zusammenstürzen wie die Twin Towers. Potzleichnam, Herr Showmaster. Ist doch längst ein offenes Geheimnis, dass Marlow Undercover im Namen und Dienste der Krone die ein oder andere informelle Mitarbeit abgeleistet hat. Und genauso weiß jedes Kind, dass die ganze Mischpoke von Good Old Englands Dichterzunft durchsetzt ist mit Spitzeln und Spiekern, weil man nirgends so viele Schläfer mutmaßt wie unter uns. Logisch, dass uns in jedem Puff, in jedem Hip-Lokal, hinter jeder Ecke Horcher auflauern. Ja, dass wir uns auflauern. Stimmt's? Kids, ja? Hasenherz, Bleiches, hast deinem Marlow ja reichlich Haken an den Hals gezaubert. Du Hosenscheißer. Alles auf Christopher geschoben, was? Erst presst du die Lippen zusammen und schwörst nichts. Kein Sterbenswörtchen, nicht mit einer Brechstange, nicht. Dann kommen die tatsächlich mit der Brechstange, stoßen dir das Maul auf. Du hast dein Lebtag noch nicht derartigen Schmerz... Dass es solchen Schmerz gibt überhaupt, aber... Höchst erstaunlich, dass die Folterknechte und ihre Generalsekretäre, die diese verrückte Geschichte abgenommen haben, dass die ganzen atheistischen Traktate in eurer Wohnung einzig und allein Christopher gehört haben sollen. Machiavelli, Giordano Bruno und was ihr da alles rumzuliegen hattet. Stapelweise alles Marlows Besitz. Und du hattest natürlich von all dem keine Kenntnis. Warst nur der arglose Gefährte. Mein Gott, und diese billige Story, glauben die dir? Aber noch beißt du die Zähne zusammen, noch, bis sie dir die ersten ausbrechen. Oh, wie hübsch. Und glühende Eisen, immer wieder glühende Eisen. Ja, du kannst mich leichterdings einen greinenden Hosenscheißer titulieren. Die hat man noch nie den kleinen Fingernagel mit rotglühender Zange zerquetscht. Hier! Sieh dir den Stummel von einem Finger an! Oh, mir kommen ja die Tränen. Schwein! Schwarzes! Ach, wenn einer ein Schwein ist, dann ja wohl du! War doch klar, dass der Kronrat nach deinen, sagen wir, Enthüllungen Marlow ans Fell gehen musste. Ein Agent wider den Atheismus erweist sich als Atheist. Postwendend die Anklage. Ketzerei und Blasphemie. Subversion. Homosexualität, ha? Und Landfriedensbruch. Ist doch klarer Fall. Tod auf dem Scheiterhaufen. Und ausgerechnet am Tag vor der Verhandlung, in der Christopher seine letzte Chance hätte ergreifen können, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem er höchst unangenehme Geheimnisse ausplaudert über hohe und höchste Herren. Exakt am Tag zuvor wird er abgestochen vom Handlanger der Geheimdienstchefs. Und nun behaupte noch, das alles hätte mit deinen Anschuldigungen nichts zu tun. Du, Thomas Kidd, Marlows bester Freund, ja, um es zurückhaltend zu formulieren. Du bist schuld an seinem Tod. Du und kein anderer. Denunziat, Verruchter! Will, das geht zu weit. Entschieden zu weit. Auf der Folterbank, an der Grenze zur Bewusstlosigkeit, faselt jeder, was man von ihm hören will. Lass nur, Pierre. Es gibt keine Entschuldigung für meinen Verrat. Aber so feige er gewesen sein mag, ist er doch längst nicht Grund genug, dass wir das Verschwinden der sterblichen Überreste unseres Vordersten... Wer unser Vorderster ist, das dürfte ja wohl noch nicht ganz ausgemacht sein. Aber gut, wenden wir den Blick von deiner perfiden Geschwätzigkeit zurück auf die... Dass wir das Verschwinden seiner Leiche auf sich beruhen lassen! Theater ist Showbiz! Und Showbiz ist ein Geschäft. Ein knallhartes. Aber Schluss jetzt. Ihr werdet mich entschuldigen. Hab zu tun. Ich muss raus. Auf besagte Bühne. Die rasen schon da draußen. Es ist mir, hochwohlgeborene Herren, eine hohe Ehre, die Ehre zu haben, einmal in meinem nichtswürdigen Leben vor diesen erlauchten Kreis geladen zu sein. Und das, wo der Anlass doch nicht mehr als eine so unbedeutende Provinzposse ist. Es ist durchaus nicht seine Aufgabe, dem Privy Council Ihre Hoheit Virgin Queen Elizabeth anzuraten, womit zu befassen, dieser sich auferlege. Entschuldigt, großer Vorsitzender. Ja, so trete ihr näher und sage uns, zu welchem glücklichen Ende seiner Nachforschung gedient sind. Christopher Marlowe, seines Zeichens Federfuchs davon, wie mir versichert wurde, von liederlichem Lebenswandel, erlag den Stichverletzungen, die er im Zuge eines unwirklichen Wirtshausstreits davontrug. Vom tödlichen Mörder indes, um schonungslos der Wahrheit die Ehre zu geben, vom Mörder fehlt spurlos jede Spur. Wie bitte? So mache sich auf die Suche? Unverzüglich, Sir, unverzüglich. Allerdings werden wir uns mit bescheidenen Hoffnungen bescheiden müssen. Es gibt nicht einen einzigen zweifellos über jeden Zweifel erhabenen Zeugen, der den Hergang des Streits einigermaßen schlüssig hätte reportieren können. Trotz intensivster Vernehmungstätigkeit meinerseits. Die Wahrheitsfindung erschweren kommt hinzu, dass an dem verblichenen Leichnam selbst keinerlei Untersuchungen haben angestellt werden können, da dieser nur wenige Minuten nach der meuchlermörderischen Mordtat ebenfalls spurlos verschwand. Was? Durchaus glaubhafte Zeugen konnten glaubhaft machen, dass der zu Tode gekommene Dichter unmittelbar nach dem Aushauchen des letzten Odems auffuhr ins Reich Gottes mit Leib und Seele. Das schlägt ihm fast den Boden aus. Wachen! Werft diesen Mann in den finstersten Kerker des Tower! Soweit mir zu Ohren gekommen ist, hat doch eine Beerdigung stattgefunden. Wen oder was habt ihr denn in jenem Grab auf dem Kirchhof von St. Nikolaus in eurem Deptford beigesetzt? Das müsst ihr, da bin ich fraglos überfragt, das geschah auf Initiative von Sir Thomas Wool. Euer Ehren gestattet im Namen der Königin, dass ich mich anheischig mache, eure freilich nur zu verständliche Aufwallung zu besänftigen. Gestattet, bevor ich zu weiteren Ausführungen anhebe, die Bitte, dass man den Constable entlasse, auf dass wir unsere Unterredung ungestört fortsetzen können. Auf eure Verantwortung, Walsingham. Ah. Nun, Walsingham? Bei meiner Treu, ich halte den offenen Ausgang des Kasus für eine alles andere als unglückliche Fügung. Nämlich? Was Besseres hätte uns kaum widerfahren können. Gerade im Sinne Ihres seligen Vorgängers, Herr Vorsitzender. Im Geiste meines Cousins, Sir Francis Walsingham. Lass den Grand Seigneur unseres ehrbaren Kronrats aus dem Spiel. Friede seiner Seele. Eben drum. Der Ruf des Grand Seigneurs, wie ihr sagt, könnte nicht unerheblich Schaden nehmen, wenn... Gott bewahre. Wenn ans Tageslicht käme, dass er sich mit der Berufung des fraglichen Marlowe Christopher... Operativvorgang CM Römisch 1, 1584, Deckname Faust, dass mein Cousin sich damit den einzigen gewichtigen Fehlgriff seiner Karriere geleistet hat. Wie konnte es ihm unterlaufen, dass er diesen eitlen Wirrkopf und Hitzkopf noch dazu in jungen Jahren als königlichen Geheimagenten bestellt? Man sagt, ihr selbst hättet inzwischen die Rolle von Marlowes Patron übernommen. Und wäre noch dazu zu einem seiner persönlichen Freunde avanciert. Nun, aus operativen Gründen. Zum Schutze der Krone selbst. Und zum Schutze meines Cousins, wie angeführt. Denn es dürfte mehr denn ein Lapsus sein, dass er eben diesen Heißsporn bestellt und bestallt und abstellt zur Observierung von höchst umtriebigen, staatsgefährdenden Hetzern und Ketzern. Von esoterisch-atheistischen Zirkeln und von was weiß ich für nihilistisch-okkulten Geheimbünden. Und das, obwohl Marlowe selbst doch höchst empfänglich für derlei gottlos Gedankengut war. Mit Vorliebe den subversiven Agent Provocateur gab. Im Rahmen einer konzertierten Aktion gegen Häresie und Verschwörung habe ich das Nest ausheben lassen, das Marlowe mit seinem... Ich weiß nicht, soll man sagen, Busenfreund Thomas Kitt bewohnte. Und in der Stube dieser schmuddeligen Männer-WG finden sich ganze Stapel atheistischer Schriften. Unter anderem ein Traktat, in dem Jesus, Moses und Mohammed der Hochstapelei geziehen werden. Ja, ist mir wohl bekannt. Ich selbst habe schließlich den Haftbefehl gegen Marlowe unterzeichnet. Ohne Zweifel, diese Verfehlungen Marlowes, wenn wir sie an die große Glocke hängen, werden auf Francis Walsingham zurückfallen. Ein Gedanke, den zu denken ich nicht gewagt habe. Ihr seht, Euer Ehren, Es darf mithin durchaus als Gott wohlgefällige Fügung genommen werden, dass wir uns dieses vergifteten Stachels im Fleische der Staatssicherheit Ihrer königlichen Majestät auf so elegante Weise entledigen konnten, ohne einen Finger oder ein Härchen krümmen zu müssen. Und die abwesende Leiche? Findet keine Erwähnung. Erfreulich. Überaus erfreulich. Die Sitzung ist für heute geschlossen, die Herren. Ja, habt ihr denn kein Herz? Kein Herz für die poetischen Leidenschaften einer melancholischen Lady? Ich bitte euch. Es dürfte doch wohl ein leichtes sein für einen Mann, der seine Feder so gewandt wie einen Degen zu führen weiß, dass er meine Gedankenwirbel auf ein paar Bögen Papier spannt, um sie sodann zurückzulehnen und zuzusehen, wie sie auf den Bühnen des Landes von Erfolg zu Erfolg getragen werden. Gut, gut. Nirgends steht euer Name drüber. Aber ihr wollt ja nicht die Kunst einzig in den Dienst eurer gekützelten Eitelkeit stellen. Ihr solltet dankbar sein, dass andere so freimütig ihren Namen und ihren Kopf hinzuhalten sich bereit gefunden haben. Mein Leib, sagt ihr, ist die einzige Bedingung, dass ihr mein Hamlet zu Papier bringt. Jetzt zu dir, Will. Die blutrünstigste Bär in aller Zeiten. Will, ich rede mit dir. Indes ich nicht mit dir. Himmel, Gesäß und Näger, ich hab Besseres zu tun. Das Vergnügen fängt da gerade erst an. Du sagst es. Über deinem illustren Haupt ziehen finstere Wolken sich zusammen. Ach, Ruhe, ich habe ein Vermögen auf diese Medea gesetzt. Genau das. Wo hast du das Geld her? Betriebsgeheimnis. Scheiß was drauf auf dein Betriebsgeheimnis, alter Vorteilsschinder. Das geht uns verdammt noch mal was an. Diese Summen. Unsummen. Woher kommen die ganzen Stücke, William? Vorwärts mit Halali ins Getümmel! Tauchen auf aus dem Nichts und erobern binnen kürzester Frist sämtliche Bühnen. Kannst uns doch nicht weismachen, dass du bei all dem Trouble mit deinen zahllosen Spekulationsobjekten dir ein Drama nach dem anderen aus den Langen fisst, wie am Schnürchen. Genial und vielschichtiger an jedes, voller Anspielungen, gespickt mit Klassikern, das höfische Leben rauf und runter, wovon du in Wahrheit auch nicht die geringste Kenntnis hast. Dein Hamlet zum Beispiel. Seit wann kennst du dich in dänischen Gepflogenheiten aus? Das stinkt doch gen Himmel! Ihr pocht auf die moralische Kleiderordnung und seid alle gelb und grün im Gesicht. Herr Blanke, nichts als Herr Blanke, nein. Hey, Reißer! Sollst mal sehen, die dreht dich durch den Wolf durch! Mögen die Schinken doch sein, von wem sie wollen. Ich weiß nur eines. Sie sind von keinem von uns. Und das ist wieder die Abmachung. Jawohl, ja. Jetzt geht's an den Kragenreißer. Ausgemacht, Shakespeare. Speerschüttler, Lanzenrüttler. Dass du deinen Namen nur für Dramen aus unseren Federn bereitstellst. Wir. Und nicht irgendein einhergelaufener Fließbandschreiber in pubeszenter Macherlaune, der dir gerade zu Pass kommt als Ghostwriter. Wir sind deine Lieferanten. Wir hacken gemeinsam die Ideen aus, einer von uns schreibt, du zeichnest mit deinem Namen und stellst unsere Drehbücher dann mit deinem Theatergelichter auf die Bretter. Obwohl recht eigentlich bloß Showmakler, wächst du als Dichterfürst mit jedem unserer Verse. Und im Gegenzug können wir sicher sein, dass unsere Stücke in England kursieren. Oh nein! Reißer, aus! Zähne weg! Hey, Kerl, hör gefälligst zu, wenn ehrbare Dichter mit dir reden. Los, nehmt ihn an den Beinen. Hey, hey, lass mich runter! Die Arme! Komm, jetzt! Hey, hört bitte auf! Und jetzt hoch jetzt! Nein, nein, hier! Und jetzt zappeln lassen, Erle! Schön weit über den Manesen. Bis zur Nacht lass mich noch König sein. Den Blick noch weiden an dem Glanz der Krone. Steh stille Zeit. Steh still, ihr Jahreszeiten. Dass Shakespeare länger Englands König bleibt. Nein, ihr seid von Sinnen. Ein Sprung in der Geister hat seine Aue in meinen Hals. Nein! Ach ja, jetzt mach hier nichts so und Pang. Von wem sind die letzten Kramen? Dein Hamlet, wo kommt der her? Aus Dänemark. Woher sonst? Raus mit der Sprache, riesiger Brei. Scheiße. Reißer! Alter Sauhund! Nach sauberer Arbeit! Das ist der Gipfel der Unverfrorenheit. Ex und Hopp das abgenutzte Weib, wie? Nicht irgendeine billig parfümierte Mätresse, nein. Ich soll mich selbst ersetzen durch ein schlank, rankes Knäblein. Jung an Jahren. Und das alles nur, weil man sein eigenes Wort auf den Brettern sehen will. Weil man der unverbesserlichen Überzeugung ist, dass die Welt diese Dramen braucht. Und was soll ich Shakespeare sagen? Wo ich ihm meinen Macbeth längst annonciert habe und er die gesamte Londoner Theateröffentlichkeit auf die neue Sensation eingeschworen hat. Finger da weg. Aus da. Walsingham, was führt euch her zu derart ungewohnter Stunde? Aber Walsingham, ihr könnt doch nicht einfach meinen Schützling mir nichts dienen aus meinem Schlosspark. Wartet! Das sollt ihr mir nicht umsonst getan haben. Werdet ihr mir büßen! Vielleicht solltet ihr die Leiche nicht verscharren, solange sie noch atmet, hä? Nein! Chris, du! Bist du's wirklich? Marlowe, wo kommst du? Wie kommst du? Leute, ihr seht mich überglücklich, wieder in eurer erlauchten Runde zu sein. Der verlorene Sohn! Blutig gemeuchelt, mit spitzigem Dolch aufgespießt, seinen letzten Odem in die Bierpfütze auf einem Gasthausbett gegurgelt, noch zur selben Stunde aufgefahren in den Himmel, wo er sitzt und Gott zur Rechten. Ich lach mich kaputt. Er lebt! Tja. Unkraut vergeht nicht. Der Geist aus der Flasche. Mit den finstersten Schattenmächten im Bunde. Sein eigener Dr. Faustus. Christopher, was ich dir sagen wollte, also, es ist nämlich, also ich... Ja, ne? Auf der Streckbank. Die Glieder, die Sehnen, es reißt dir das Gebein auseinander. Glühende Eisen und irgendwann dann, aber ich habe fast nichts gesagt. Fast nichts gesagt. Will, was ist mit dir? Kriegst du die Zähne nicht auseinander? Du bist doch sonst nicht aufs Maul gefallen. Na, ich muss da mal ins Theater. Ne? Klock 2 beginnt die Vorstellung. Ein wahrer Magier ist ein mächtiger Gott. Und du, Grace, bist wieder im Einsatz? Ja. Im Namen der Krone Spornstreichs wieder engagiert in Sachen Freidenker ausschnüffeln? Sag schon, wo warst du? Wo kommst du her? Hey, warte, Will. Wir kommen mit. Ich will wissen, was ihr aus dem Hamlet gemacht habt. Operativvorgang LJB-römisch 7-1593, Zielsetzung. Ad 1, Beibringen von Materialien, inwieweit die politische Einstellung Lady Jane Blankfields konterreformatorische Zielsetzungen zum Inhalt hat. A2 kompromittiert. Huldigtet ihr nicht der Ansicht, ihr könntet sie neutralisieren, indem ihr sie in komplizierte poetische Schallmützel verknotet? Indem ihr diesen jungen Burschen zu Füßen werft? Oder an den Busen heftet? Direkt gekoppelt, zweiter Zug des Operativvorgangs CM-römisch 2-1593, Zielsetzung. Ad 1, Eliminierung des IMs Deckname Faust aus dem öffentlichen Leben. Und gleichzeitig weiterhin Einsatz für den Secret Service. Ist es also richtig, wie mir zugetragen wurde, dass es sich bei dem jungen Kerl, den ihr zu besagtem Behufe einsetztet, um eben den nämlichen handelte, den ihr noch vor kurzem hier an dieser Stelle einen eitlen Wirrkopf und Hitzkopf schimpftet? Diesen, wie hieß er doch gleich, den ihr für tot erklärtet, dessen Kasus ihr frohlockend ad acta legtet? Habt ihr wenigstens einen konspirativen Informanten auf ihn eingesetzt? Die Blankfield selbst. Die Posse macht mich lachen. Ein einziges Kuckloch-Karussell. Ei. Und was nun hat euer Mann in den 7 Jahren seines Einsatzes an operativem Material zusammengetragen? Was wisst ihr nun, das ihr vorher nicht wusstet? Welchen Staatsstreich unter Führung von Lady Blankfield, der letzten Widersacherin der Königin im eigenen Lande, konntet ihr über vorgenannten blasierten Burschen vereiteln? Verzeiht, aber dabei dürfte es sich um eine gnadenlose Überschätzung der Person handeln. Sie ist im Grunde nichts als eine verkappte Pegasus-Reiterin in langen, einsamen Nächten. Soll das heißen, dass am Ende, Walsingham, dass am Ende der ganze höchst kostspielige Einsatz einzig dazu gedient hat, Lady Jane das poetische Mütchen zu kühlen? Kostspielig? Lord Chancellor of the Exchequer, was sagt ihr dann? Kostspielig? Walsingham, habt ihr mir nicht stets versichert, dass dieser Einsatz die Krone nichts, rein gar nichts koste? Da Lady Blankfield selbst... Sapperment, Walsingham! Habt ihr mir nicht 7 Jahre ein ums andere Mal in diesem Zwecke ein junger Agentensalär von 20 Pfund auf der Schatulle gesogen? In Voraussicht der Kleinlichkeit eurer Krämerseele... Gott, ungeheuerlich! In Voraussicht eurer Kleinlichkeit habe ich den Einsatz kürzlich abgebrochen. Ah ja. Und mit welchem Ertrag? Nochmal gefragt. My Lord, es besteht dringender Handlungsbedarf. Die Blankfield ist in London gesichtet worden, verkleidet als Mann der königlichen Garde. In London? Zu welchem Berufe? Ist nicht bekannt. Ja, in 3 Teufelsnamen, so findet das raus! Walsingham, das ist eure letzte Chance. Die Königin soll von euren lausigen Machenschaften nichts erfahren, wenn... Aber das ist nicht rechtens! Walsingham, ich denke, wir haben uns verstanden. Macht diese Marketenderin alias Lady Jane Blankfield, Tochter des Duke of Bothwell, Verehrerin der Maria Stuart, unschädlich? Oder ihr geht nicht nur eures Amtes, sondern auch eures Hauptes verlustig? Fährmann, hol über! Hoppa! Und lege sich in die Riemen, dass es nur so knirscht. Ja, jedenfalls, sie erwies sich jedenfalls als höchst spendabel. Kein Gelage war ihr zu üppig, kein Tanz zu unbändig, Frauenzimmer ohne Ende. Inklusive ihrer selbst. Nein. Der Gott, den du liebst, ist die eigene Lust, in der zuerst du liebst den Beelzebub. Hey, sollte der mir aus der Feder gesprudelt sein, der Zweizeiler? Gar nicht mal so übel, ha? Na egal. Zu all dem jedenfalls gab's jedes Jahr ein stolzes Sümmchen, kontraktlich verbrieft. Zur Sicherheit will eine Urkunde, mein Herr, von dir, mit deinem Blut geschrieben. Als Entlohnung für meine poetischen Dienste, die aus dem Lustschlösschen das ein oder andere Luftschloss zu extrapolieren hatten. Und kaum... Kaum, dass ich meine Arbeit getan, zog sie mich wieder zurück in den Dunstkreis ihrer Anmut. Der Geruch des Schweißes unter ihrem Brusttuch. Beschützende Werkstatt vom Feinsten. Aber ich sag's euch, ihr als Faustig hinter den Ohren. Wer Lust geliebt hat, kommt um Lust zu Falle. Jedenfalls, eines ist klar, sie weiß zu viel. Und die Krone weiß zu wenig über sie. Ah, Nachtigalle, hör dir trapsen. Warst also in doppelter Mission unterwegs. Oh, holla he! Aufmerksamkeit für einen Augenblick. Wer steckt in der Larve? Zum Teufel, ich kenne diese Stimme, diese katzenfreundliche. Aber woher? Ah, jetzt weiß ich. Walsingham. Leise. Ich kann euch euren Marlow zurückerstatten. Nachdem ihr mir ihn gerade vor ein paar Tagen erst entwendet? Fuchsschwänzer, Scheinheiliger. Oder besser, ihr könnt ihn euch holen. Wo? Wann? Hey, holla ho! Polypragnos, Belzebub, Rams, Fermanto, Pacophistos, Tosto, Mephistopheles. Seid stets auf der Hut! Ach, Tür zu! Oh, wenn schon so hoher zu dem weiblicher Besuch in meiner Hütte. Ui, und das mitten in der Vorstadt. Oh. Wieso? Ihr gebt doch diesen üblen König Claudius. Habt also Auszeit. Marlo, komm mit mir, ich flehe euch an. Ich werde euch einen Jüngling besorgen. Wie bitte? Darf ich vorstellen? Och, Kinder, nicht hier in der Requisite, ha? Huh? Lady Jane Blankfield, die heimliche und ungekrönte Königin des zeitgenössischen Dramas, im Kopf eine grenzenlose Vielfalt an Ideen für ein Theater von Tentakel, spektakelhafter Opulenz, respektive hochdramatischer Tragik, frisch und unzensiert aus dem Füllhorn der Pandora. Alle Übel dieser Welt, das Chaos, Ranküne und Ränke, Ehre und Eros. Nur die Hoffnung nicht. Mit der hat sie es nicht. Und mit dem Versmaß hat sie es auch nicht. Dafür hat sie dich ja. Du lässt dich doch brav tribulieren als Haus- und Hofdichter. Umgarnt mit Knaben und Metzen. Und ich? Du, hä? Und ich? Was hab ich dir bedeutet? Als Maulschwuchtel halt man einmal's Maul. Hast ihn verraten und um ein Haar. Kannst von Glück reden, dass diese verquere Dolchstoßlegende dazwischen kam. Marlo, hüt er sich. Die Frau ist brandgefährlich. Dass er nicht in jene Verschwörung gerate, die den Tod der Stuart rächen will. Der Königin nach dem Leben trachtet. Zum Teufel, wir sind nicht hier, mit irgendwelchen Hofschranzen verschnörkelte Verschwörungszöpfe zu flechten. Unser Thema lautet Shakespeare. Hä? Ich? Shakespeare, Einsatz. Ich muss auf die Bühne. Die Szene hat gewechselt. Hey, hier spielt die Musik und nirgends anders. Aus dem Weg, du... Nein, Kerl. Lumpiger Strauchräuber. So einfach nicht. Soll das heißen... Einsatz. Hey, Chris. Das waren deine Dramen. Der hat deinen Verdienst abgeschöpft und deinen Ruhm. Nachdem er uns abgemolken hat, der Stück um Stück und durch seinen Theatertiegel gejagt hatte, hat er neues Blut gebraucht. Da kamst du ihm in deinem goldenen Käfig gerade recht. Shakespeare, die ganze Chose auf den Tisch. Der Vorhang fällt. Wenn du jetzt nicht Farbe bekennst, ich... Ihr könnt mir nicht... Shakespeare, Einsatz! Gar nichts mehr. Ich bring dich eigenhändig um, so wie du da liegst. Platt auf den Brettern, die den Durchgang zur Welt bedeuten. Und das wird kein Scheintor. Ja. George, du den Dolch weg! Wie? Den Dolch! Christopher, gib mir den Dolch zurück. Keine Angst, der kommt schon zum Einsatz. Du gehst jetzt sofort da raus. Raus in diesen Hexenkessel, hic und nunc. Und erklärst dich dem Publikum. Bekennst vor diesen ganzen blutgeilen Geiferern, dass du keineswegs das große Genie bist, für das du dich seit Jahren ausgibst. Nicht mal der Spiritus Rex der Werkstatt. Dass das ein Weib ist. Lady Jane Blankfield. Das, was du den Leuten da draußen von Angesicht zu Angesicht mitteilen. Finale Grande, verstehen wir uns? Chris, mach keinen Quatsch. Wir schaffen den auch ohne Dolch. Von wegen. Wenn ich eins aus den Stücken gelernt habe, die ich mir wie Würmer aus der Nase gezogen habe, dann ist es Rache. Marlo, jetzt komm mal runter von deinem Pathosesel. Wenn du mich jetzt hier das Zeitliche segnen lässt... So wird das Zeitliche mich segnen. Mit deinem Dolch gibst mir Unsterblichkeit, um dich ein bisschen falsch zu zitieren. Du glaubst doch nicht... Nein, so naiv kannst du nicht sein. Du glaubst doch nicht, dir würde irgendjemand abnehmen, dass die wahre Urheberschaft der besten Dramen des großen Shakespeare bleibt. Hier liege? Mehr noch, dass Shakespeare überhaupt nur im Kollektiv geschrieben habe. Das glaubt dir doch keiner. Erst recht nicht, wenn du gerade eben besagten Meister Shakespeare gemeuchelt hast. Marlo, ich bin und bleib der Sieger in unserem ewig gleichen Spiel. Und du, der Loser. Stirb, Leben. Flieh, Seele. Zungenfluche und stirb. Marlo, sei mir das Wahnsinn. In Wassertropfen wandle sie dich und fließ ins Weltmeer, dass dich niemand findet. Chris! Nein, Chris! Warum du? Dir selbst! Wir hätten alle hier, wir hätten doch alle deine Urheberschaft bezeugen, deinen Ruhm mehren. Wir hätten dich rehabilitieren können. Wir alle. Du weinst? Zu spät, Gesell. Verzweifle. Gute Nacht. Narr, der auf Erden lacht. Muss weinen in der Hölle. Ich würde sagen, die Herren, die Damen, wir schweigen. Zu keiner Menschenseele ein Wort über diesen unseligen Vorfall. Seid ihr noch bei Trost? Das würde euch so passen. Er hat recht, Thomas. So leid mir es tut. Niemand außer dieser Handvoll Gestalten hier, niemand außer uns weiß, dass Marlowe in jenem Gasthaus in jener Sommernacht nicht erstochen wurde. Schweigen wir also zum Wohle der unsterblichen Kunst. Tja, es lebe das Theater. Uns eine leibliche Hülle. Genau. Deren Entsorgung übertrage ich euch, verehrte Lady Blankfield. Habt ihr doch auf diese Weise euren Dichterdomestiken immer dicht bei euch, auf eurem Grund und Boden. Und kommt anderweitig auf keine krummen Gedanken. So finde ich denn alle versammelt, alle Übeltäter in Marlows Drama. Nur diesen einen nicht, diesen Freiser. Wenn ihr wissen wollt, wo Walsinghams informeller Mitarbeiter steckt, der seinerzeit den Dolch bediente. Hol ihn die Pest. Den habe ich vollkommen vergessen. Dann brauche ich erst mal ein Bier. Aber mir glaubt ja sowieso keiner. Und würde ich die ganze Mär nach, sagen wir, 400 Jahren emsigster Recherche noch so schlüssig offenlegen. Im Radio zum Beispiel. Marlows Drama von Ulrich Land. Christopher Marlowe, Peter Davor. William Shakespeare, Gerion Nussbaum. Thomas Kitt, Philipp Scheppmann. George Peel, Maximilian Hilbrand. Lady Jane Blankfield, Anja Leis. Ingram Freiser, Axel Gottschick. Witwe Bull, Marianne Roger. Servant, Horst Mendroch. Sir Thomas Walsingham, Walter Gontermann. In weiteren Rollen Justus Fritsche, Hans-Jürg Krumpholz, Volker Risch und der Autor. Das Manuskript wurde gefördert durch die Filmstiftung NRW. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Dagmar Schondei. Komposition und Mischung Rieke Wiebelitz. Regieassistenz Sabine Melchior. Regie Jörg Schlüter. Produktion Deutschlandradio Berlin 2003. Von nächster Woche an bis zum ersten Weihnachtsfeiertag unternehmen wir eine Odyssee durch die Welt der Gehirnforschung. Nachdem dem Bankangestellten Jean-Louis Martin ein Familienspaziergang durch das abendliche Nizza zum Verhängnis geworden ist, findet er sich im Hospital Sainte-Marguerite wieder. Sein ganzer Körper liegt brach, nur sein Gehirn funktioniert noch. Eingesperrt in seine Gedanken entwickelt Martin zusammen mit dem behandelnden Arzt Dr. Fincher eine raffinierte Form, sich trotz allem in die Wirklichkeit einzumischen. Eine Einmischung, die für die beiden Journalisten Lucrèce Nemrod und Isidore Katzenberg lebensgefährlich wird. Das letzte Geheimnis, ein Science-Fiction-Krimi in drei Teilen von Bernard Werber. In der Bearbeitung und Regie von Norbert Schäffer. Am 11., 18. und 25. Dezember jeweils 5 Minuten nach Mitternacht.